1. Gott sprach zu meinem Herrn die Aufforderung aus, sich zu seiner Rechten seat zu setzen, bis dessen Feinde vollständig unterwerfen und als Fußschemel gedemütigt habe. 2. Der Herr wird das Scepter deiner Macht von Zion aus weit ausdehnen, damit du dein Herrschaft sogar inmitten deiner Feinde entschlossen ausüben kannst. 3. An dem Tag, an dem du dein Heer aufbietest, wird dein Volk dir bereitwillig folgen, waren dein Jungen Krieger wider Morgentor in heiliger Pracht zu dir kommen. 4. Gott hat einen feierlichen Eid abgelegt, den niemals widerrufen wird, und dich damit für allzeiten zum Priester nach der Ordnung Melchizedeks ernannt. 5. Der Herr steht dir an deiner Rechten seat bei und wird am Tag seines Zorn sogar machtig Königesschmetten, sein Gerechtigkeit durch zu setzen. 6. A word über die Nationen gerecht halten, was zu zahlreichen Opfern führt, und die Anführer über weite Gebiet hinweg vernichten schlagen. 7. Auf seinem Weg wird zur Starkung aus einem Bark trinken, woraufhin sein Haupt voller Zuversicht und Siegesgewissheit wieder erheben wird.